Aufstehen, hinlegen, Radio Korax hören, das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Ja, und damit herzlich willkommen beim Morgenmagazin hier auf Radio Korax. Ich bin Malte, ich darf euch heute so ein bisschen durch die Sendung begleiten. Ja, wir stolpern irgendwie immer, ich bin immer so eingelullt von dieser Nachtschleife, die manchmal echt ein ganz schöner Fiebertraum ist. Heute fand ich eigentlich die Mucke echt ganz schön, aber so richtig wach bin ich auch noch nicht, aber das ist vollkommen in Ordnung. Wir werden einfach gemeinsam wach heute hier bei dem Programm. Ja, und ich will überhaupt erstmal dazu kommen, ihr uns überhaupt überall hier hören könnt, weil wir laufen natürlich beim MoMA nicht immer nur auf Radio Korax, sondern auf ganz vielen anderen Sendern. Zum Beispiel bei den freien Radios in Berlin-Brandenburg auf der DAB Plus sowie auf der UKW in Berlin auf der 88.4 und in Potsdam auf der 90.7. Also hallo nach Berlin und Brandenburg. In Radio Blau bei Dresden, in Coloradio, Radio Blau in Leipzig natürlich und in Coloradio in Dresden. Für ganz Sachsen laufen wir online beim Rundfunkkombinat. Und bei Radio Swupfurt in Frankfurt an der Oder oder auf der DAB Plus und natürlich auch bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90.1 und auf der DAB Plus oder im Livestream. Also willkommen an alle, wo ihr uns auch immer gerade empfangt. Ich will auch so ein bisschen in die erste Stunde schauen, weil es wird ein thematisch sehr diverses Morgenmagazin heute. Wir schauen erstmal nach Pakistan, beziehungsweise schauen in die Vergangenheit. 2022 gab es ja große Überflutungen und jetzt fordern pakistanische BäuerInnen Schadensersatz von RWE und Heidelberg Materials für Klimaschäden. Das ist ganz am Anfang natürlich mein leichtes Thema zum Reinstarten. Dann schauen wir zum Todestag von Joachim Ringelnatz. Das ist ja ein deutscher Dichter und der ist am 17. November verstorben. Und wir schauen so ein bisschen auf sein Werk und was ihn so besonders macht. Und ungefähr um 8 Uhr schauen wir dann noch auf den 17. November 1939 nach Tschechien in eine Momentaufnahme des tschechischen Widerstands. Ja, aber ich meine, bevor wir jetzt überhaupt erstmal thematisch werden, ich glaube, müssen wir uns alle erstmal noch ein bisschen kurz den Schlaf aus den Augen reiben. Oder ich meine, wenn ihr schon seit Stunden am Arbeiten seid, dann denkt ihr euch vielleicht, was hat denn der Mensch? ja, ich bin heute Morgen aufgewacht, so um 20:06 ungefähr. Und dann dachte ich mir, boah, ey, wirklich jetzt gleich ins Radio spazieren, alles vorbereiten und so. Ist doch irgendwie auch alles Bums, kann ich irgendjemand anders Radio machen, bitte? Jetzt bin ich natürlich voller Elan, ne? Aber das ist beim Aufwachen ist mein einziger Impuls einfach jetzt liegen bleiben. Mein Körper lechzt nach Schlaf. Ja, und deswegen jetzt einfach perfekt beim ersten Lied. Das heißt nämlich auch Bums. Und ob alles Bums ist, weiß ich nicht, aber das Lied finde ich cool. Viel Spaß. Böse Blicke vom Balkon. Da wurde SUVs und Kombis voll. Rio Duo, Wodka, Ethanol. Wenn du in dich gehst, geh nicht verloren. Pflanzen pur, wie Veganer. Viel zu breit, Panorama. Nur 2% und dann regieren hier wieder Nazis. Noch ein Stempel, dann hast du einen Döner gratis. Jeder sieht sich hier mit 40 in einem Haus. morgens mit weißem Zaun. Du dich hier mit circa 140 an einem Baum, ja. Mach ein Tipp und du betest. Mach meinen Sip zum Mercedes. Immer voll, denn da ist Leere. Scheiß auf Halt sein, du willst Stratosphäre. Ja, wir trinken ohne Punkte. Papa, hab dich an das Ausmaß. Möchte lieber, dass du aufsparst. Mama findet, dass du schon mal besser aussahst. Dass du schon mal besser aussahst. Von Schmidt gehört hier im Morgenmagazin auf der 95.9 bei Radio Korax. Manchmal wird ein bisschen viel geredet, manchmal ist der Empfang schlecht. 95.9 Korax. Hitradio 95.9. Nicht Hitradio, Radio Korax. Radio Korax. Radio Korax. Radio Korax. Wenn ich überall ins Radio gehen würde, wenn ich ein Problem habe, dann würde ich auch den ganzen Tag nicht fertig werden. Also keine, überhaupt keine Werbung, ne? Überhaupt keine, ja. Hm? Radio Korax auf 95,9. Ja, überhaupt keine Werbung. Ja, das ist doch schön. Stellt euch mal vor, plötzlich würden die freien Radios anfangen, irgendwelche Werbung zu senden. Das wäre schrecklich. Das wäre wirklich schrecklich. Ich habe noch ein bisschen Zeit zu überbrücken. Und ihr habt euch ja gehört, kein Hitradio auch hier. Es werden euch immer auch, ich versuche zumindest immer mir zu überlegen, ja, was passt vielleicht zum einen thematisch zur Sendung, also rein an Musik. Und ja, was sind denn irgendwie so kleine Leckerbissen aus meinen Playlisten? Und ein Song, den ich da irgendwie schon seit längerem mit mir rumtrage und der irgendwie immer wieder Menschen verwundert, ist vielleicht Bist es eh du von Felix Kramer. Das ist ein Wiener Singer-Songwriter, ja, der irgendwie humoristisch seine Texte rüberbringt, aber auch irgendwie, er ist irgendwie ein ganz besonderer Künstler, finde ich. Und das Lied vielleicht Bist es eh du hört ihr jetzt dann. Ach, die reden noch ein bisschen im Lied, das ist natürlich auch schön. Deswegen rede ich jetzt auch noch, aber jetzt gleich halte ich meine Schnauze und ihr hört vielleicht Bist es eh du von Felix Kramer. Hey Mann, du schaust nicht schlecht aus, aber wirklich schön bist du nicht. Und du verstehst mich nicht, aber du bist lieb zu mir, wenn's mir nicht gut geht. Und die Musik, die du magst, finde ich so schlecht, ich kann's nicht glauben, dass du das hörst. Und das macht mich ein bisschen fertig, dass ich nicht verstehe, warum du so oft vorm Schlafengehen reist. Aber irgendwie zieht's mich immer wieder zu dir und irgendwo gibt's da so ein Gefühl in mir, dass man halt sagt, es wäre doch nett, wenn ich wen zum Gernam hätte und wer weiß, vielleicht bist es eh du. Wir haben nicht oft die gleiche Meinung, aber wenigstens noch bei Politik. Meistens erzählst du was von deinem Zeigen, dann rede ich von Musik. Und der Wecker läutet 4 Stunden vor meinem und ich wach jedes Mal auf. Und immer wenn wir miteinander geschlafen haben, bin ich nachher ein bisschen komisch drauf. Aber irgendwie zieht's mich immer wieder zu dir und irgendwo gibt's da so ein Gefühl in mir, dass man halt sagt, das wäre doch nett, Wenn ich wen zum Kuscheln hätte, dann wer weiß, vielleicht bist das eh du. Wenn ich dich frag, ob du mich liebst, dann sagst du nein. Und nachher sagst du, was Spaß. Aber so wirklich verliebt warst du eh noch nie. Und du weißt, dass ich das weiß. Und immer wenn ich eigentlich fortgehen will, dann fahr ich mit dir heim. Sag, bin es nur ich oder? Ich mein, wir passen eigentlich überhaupt nicht zusammen. Aber irgendwie zieht's mich immer wieder zu dir. Und irgendwo gibt's da so ein Gefühl in mir, dass man halt sagt, es wäre doch nett, wenn ich wen zum Schmusen hätte. Und wer weiß, vielleicht bist das eh du. Ja, wer weiß, vielleicht bist das eh. Vielleicht bist es eh du, ja, Felix Kramer, der Wener, wie ihr es schon gehört habt. Ich finde wenerisch immer, es hört sich ein bisschen leidend an immer. Ja, ein Wiener in einem sachsen-anhaltinischen Radio, der was singt er denn? Ja, ich meine, im Endeffekt ist er eigentlich ganz unsympathisch in dem Lied, ne, finde ich. Aber ich finde es irgendwie trotzdem einfach ein Vibe. So ein bisschen Kaffeehaus-Flair. Und ich finde Kaffee am Morgen, finde ich eigentlich immer nicht so schlecht. Repräsentative Umfragen haben ergeben: 95,9% der Hallenser Krähenpopulation empfehlen Radio Korax. Ja, und mit diesem repräsentativen Jingle wollen wir auch eigentlich mal direkt in das erste thematische einsteigen. Wir haben ein Interview vorbereitet. Wir schauen mit dem Blick so ein bisschen nach Pakistan. 2022, ihr habt es vielleicht mitbekommen, vielleicht habt ihr es auch noch in Erinnerung, sowas geht ja eigentlich irgendwie immer schnell dann an einem wieder vorbei. Überall sieht man irgendwelche Klimakatastrophen in den Nachrichten und dann eine Woche später ist wieder so, ja, naja, ne, was war schon? Aber die Menschen, die betroffen wurden, die haben natürlich noch jahrelang daran zu knabbern. Fluten zerstörte Häuser und Felder. Millionen Menschen, bis zu 4 Millionen Menschen wurden betroffen. Millionen Menschen wurden ihrer Lebensgrundlage beraubt. Genau im Sommer 2022 traf die Klimakrise Pakistan einfach mit voller Wucht. Extrem starker Regen hörte tagelang nicht mehr auf. Ein Drittel des Landes stand für Monate unter Wasser. Und das in Pakistan, das sowieso schon stark vom Klimawandel betroffen ist. Nun fordern 43 betroffene BäuerInnen aus Pakistan Klimagerechtigkeit. Sie verlangen Schadensersatz für die Klimaschäden und zwar von den beiden Unternehmen RWE und Heidelberg Materials. Dabei unterstützt werden die pakistanischen BäuerInnen von der Hilfsorganisation Medico International. Karin Zennig ist Klimareferentin bei Medico International und klärt über die Auswirkungen der verheerenden Verschwemmungen 2022 auf. 2022 haben Extremregen eine große Fläche des Landes unter Wasser gesetzt, weit über die Provinz Sindh. In Pakistan haben Wassermassen gestanden. Das entspricht ungefähr der Fläche von 2/3 Deutschlands. Das Wasser hatte aber nicht nur Tage gestanden, sondern Monate, zum Teil bis zu einem Jahr. Es wurden Häuser, Straßen, Schulen, Krankenhäuser, also gesellschaftliche Infrastruktur zerstört, aber auch Menschen getötet, also ungefähr 1700 Leute sind gestorben. Es sind 33 Millionen Menschen vertrieben worden. Es sind die Ernten der Menschen zerstört worden von mindestens zwei sozusagen Erntesaisons. Und das ist eine Region, die von der Landwirtschaft lebt, also die jetzt nicht nur für sich selbst, sondern auch für den Markt landwirtschaftliche Produkte produziert und die auf den Viehbestand und die Ernten von Reis und Getreide angewiesen sind und dadurch eine extreme Notsituation entstanden sind. Also nicht nur eine unmittelbare Schädigung der Zerstörung eingetreten ist, sondern auch langfristig, also über einen viel längeren Zeitraum die Leute von diesen Überschwemmungen, noch nie dagewesenen Überschwemmungen, beeinträchtigt waren. Wegen dieser verheerenden Überschwemmungen fordern nun 43 Bäuerinnen und Bauern eine finanzielle Entschädigung von RWE und Heidelberg Materials, nämlich für ihre erlittenen Verluste und Schäden. Wer sind denn die 43 KlägerInnen? Die 43 Bäuerinnen und Bauern stammen aus drei Distrikten der Provinz Sindh, die am stärksten von der Überschwemmung betroffen waren. Das sind Dadu, Lakhana und Jaquarabad. Und sie sind 43 von natürlich sehr viel mehr Menschen, die davon betroffen waren. Ich habe gesagt, 33 Millionen sind vertrieben worden. Es ist eine insgesamt von Landwirtschaft lebende Region. Das heißt, die Anzahl der Betroffenen ist unfassbar groß. Und aus ihrer Mitte gibt es 43 Personen, die quasi stellvertretend für die Betroffenen ihren Schaden geltend machen. Der liegt ungefähr in der kalkulierten Summe von 1 Million Euro für die ihnen ausgefallenen Ernten. Und sie machen damit sozusagen stellvertretend für den Schaden aller anderen sozusagen Schadensersatz geltend. Und diese Schadensersatzforderungen, die richten sich gegen RWE und Heidelberg Materials. Was haben denn Überschwemmungen in Pakistan mit RWE und Heidelberg Materials hier in Deutschland zu tun? Die Überschwemmungen sind auf Extremregen und Extremwetterphänomene zurückzuführen, die Ergebnis des Klimawandels sind. Und zu diesem Klimawandel haben RWE und Heidelberg Materials signifikant beigetragen. Wir reden bei beiden Unternehmen davon, dass es zwei der größten CO2-Emittenten Deutschlands sind, zwei der größten Europas. Sie sind beide Branchenführer und stehen auch mit ihrer langen Firmengeschichte tatsächlich für ein Wirtschaftsmodell, was seit 150 Jahren sozusagen davon profitiert hat, soziale und ökologische Kosten auszulagern und davon oder Gewinne dadurch zu generieren, dass sozial-ökologische Kosten ausgelagert werden und die stellvertretend von uns beziehungsweise von den Bäuerinnen und Bauern auf Schadensersatz von ihnen Schadensersatz eingefordert wird. Die Betroffenen, die haben ja nun ein Aufforderungsschreiben an RWE und Heidelberg Materials geschickt und sie verlangen darin eine finanzielle Entschädigung. Was steht denn in dem Schreiben so genau drin? In dem Schreiben wird der Schaden, der den Bäuerinnen und Bauern eingetreten ist durch die Extremwetter für ihre Ernten kalkuliert und geltend gemacht. Es wird begründet damit, dass beide Unternehmen RWE und Heidelberg Materials signifikant und wissentlich zur Klimakrise beigetragen haben. Also das heißt, obwohl sie schon mehr als 6 Jahrzehnte über die klimaschädlichen Ergebnisse ihres Wirtschaftsmodells Bescheid wissen, haben sie dieses fortgesetzt und Emissionsreduzierung nicht ausreichend vorgenommen, sodass die Bäuerinnen und Bauern in Pakistan jetzt geschädigt wurden. Und das basiert einerseits auf einer mittlerweile sehr weitreichenden Wissenschaftszweig der Attributionsforschung, die die Wahrscheinlichkeit einzutretender Extremwetterereignisse auf CO2-Emissionen und die Erderhitzung zurückführen kann. Und andererseits basiert es auf dem deutschen Zivilrecht, also auf dem bürgerlichen Gesetzbuch und dem Rechtsmöglichkeit, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die Schaden verursacht haben. Also das sozusagen Polluter Pay Principle, zu sagen, derjenige, der schadet, der muss auch haften für den Schaden. Und dadurch, dass RWE und Heidelberg Materials signifikant zum Klimawandel beigetragen haben, sind sie eben verantwortlich machbar. Und das haben diese Bäuerinnen und Bauern jetzt vor. Sie, also Medico International, unterstützen die Betroffenen bei ihren Forderungen. Gab es denn schon Reaktionen von RWE und Heidelberg Materials? Reaktionen gab es Noch keine in dem Sinne. RWE hat vermelden lassen, dass sie noch kein Aufforderungsschreiben, keine Geltendmachung erhalten hätten. Wir haben ja eine Bestätigung der Absendung, deswegen kann das nicht sein. Und Heidelberg Materials hat gesagt, sie haben die Geltendmachung erhalten und prüfen sie. Die Unternehmen haben beide jetzt 4 Wochen Zeit, um sich zu der Geltendmachung zu verhalten und Verantwortung zu übernehmen oder die von ihnen eingeforderte Verantwortung zu übernehmen. Und sollten sie nicht reagieren oder in ein Gespräch eintreten, in der es um das Maß ihrer Verantwortungsübernahme geht, behalten sich die pakistanischen Bäuerinnen und Bauern vor Gericht eine Klage einzureichen, weil das der notwendige nächste Schritt wäre, um zu ihrem Recht zu kommen, wenn die Unternehmen eben nicht reagieren. Welche Hoffnungen setzen denn die KlägerInnen und auch Sie in das Verfahren? Also es geht ja zum einen mal um eine finanzielle Entschädigung, aber sowas strahlt ja auch meist darüber hinaus. Ja, also es geht natürlich darum, dass den 43 Bäuerinnen und Bauern ihr unmittelbarer Schaden kompensiert wird. Das hilft ihnen, Vorkehrungen zu treffen, Schutzmaßnahmen zu treffen, Wiederaufbaumaßnahmen zu finanzieren, Klimaanpassungsmaßnahmen zu finanzieren. Aber es geht, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, natürlich weit darüber hinaus. Ich habe erwähnt, dass RWE und Heidelberg Materials exemplarisch für ein Wirtschaftsmodell stehen, die ökologische Kosten ausgliedern und von deren Ausgliederung profitieren, wenn beide Unternehmen auf Schadensersatz verpflichtet werden würden von einem deutschen Gericht, würde das bedeuten, dass die externalisierten Kosten der Produktion in die Rechnung der Unternehmen wieder integriert werden müssten und damit umweltschädliche Wirtschaftsmodelle nicht mehr profitabel wären. Und das hätte natürlich eine unglaubliche Strahlkraft und wäre für die sehr zwingend notwendige sozusagen Umsteuerung und sozusagen klimapolitische Regulierung höchst wünschenswert. Und wäre auch ein wichtiges Signal an alle Millionen Betroffenen der Klimakrise weltweit, die schon jetzt in Zonen leben, die massiv von der Klimakrise verwüstet werden. Sie haben ja vorhin erwähnt, dass 4 Wochen Zeit nun sind, auf dieses Schreiben zu reagieren. Rechnen Sie denn mit einer positiven Antwort? Es ist an den Unternehmen, jetzt zu reagieren. Sie haben die Möglichkeit dazu. Ich möchte dem nicht vorweggreifen, ob die Unternehmen darauf reagieren werden. Es ist aber klar, dass sich die pakistanischen Bäuerinnen und Bauern nicht damit abfinden werden, dass die Unternehmen nicht reagieren, sondern sie werden dann eben notfalls den Rechtsweg beschreiten. Optimistisch stimmen Sie ja auch bereits vergangene Urteile bei ähnlichen Klimaklagen. Weshalb denn? Was ist da eingereicht worden und welche Entscheidungen gab es da? Es gibt eine ganze Reihe von Klimaklagen. Die haben sich in der Vergangenheit sehr maßgeblich auf Emissionsreduzierung bezogen und vor allen Dingen präventive Maßnahmen fokussiert. Das bedeutet, etwas soll nicht mehr passieren, damit zukünftige Ereignisse nicht eintreten. In diesem Fall geht es aber um ein Ereignis, was bereits eingetreten ist, also ein Schaden, der bereits entstanden ist, für den jetzt Verantwortungsübernahme eingefordert wird. Die Möglichkeit, diese Schadensersatzforderung zu stellen, wird allerdings stark dadurch begünstigt und unterstützt, dass es gerade vor kurzem erst einen Fall auch gegen RWE gab, eines peruanischen Bauern, der auf die Überschwemmung seines Dorfes durch die Gletscherschmelze und einen dadurch überlaufenden Stausee geklagt hatte. Und da wurde die Wahrscheinlichkeit des einzutretenden Ereignisses als zu gering eingeschätzt. Aber das Gericht hat bestätigt, dass Unternehmen grundsätzlich für die von ihnen verursachten Schäden in die Verantwortung genommen werden können. Das ist bahnbrechend gewesen und bildet die Grundlage dafür, dass wir den Schaden, der in Pakistan jetzt entstanden ist, also beziehungsweise 2022 entstanden ist, jetzt geltend machen können. Wie geht es denn den KlägerInnen jetzt? Also bei so verheerenden Überschwemmungen, bei einer solchen Klimakatastrophe, da geht es ja nicht in Anführungszeichen nur um 1 oder 2 Ernten. Nein, das ist richtig. Die Menschen sagen selbst, sie sind um 10 bis 20 Jahre in ihrer gesellschaftlichen Entwicklung zurückgeworfen. Die Zerstörungen haben ein Ausmaß, was wirklich unvorstellbar ist. Also wir können uns vielleicht daran erinnern, dass wir hier in Deutschland ja die Überschwemmung im Ahrtal hatten. Das ist 4 Jahre her. Und noch immer sind dort nicht alle Häuser wieder aufgebaut oder die Regionen auf dem Niveau von vor der Überschwemmung angekommen. Und wir reden da über eines der reichsten Länder der Welt, eine Industrienation. Und in Pakistan sind 33 Millionen, also davon betroffen, ein unvorstellbares Ausmaß. Und es ist nicht nur der pakistanische Staat und auch die Gesellschaften und die Einzelnen sind nicht nur nicht in der Lage, die unmittelbaren Wiederaufbaumaßnahmen sozusagen zu finanzieren und umzusetzen, sondern es gibt auch von der Katastrophe ausgehende Langzeitschäden, also Böden sind kontaminiert mit Giftstoffen, mit Versalzung, der Grundwasserspiegel oder das Grundwasser ist verunreinigt. Es gibt Ernteerträge, die gesunken sind seit der Überschwemmung 2022. Es gibt ganz viele Schulen, die noch immer nicht wieder aufgebaut wurden oder renoviert werden konnten nach der Überschwemmung. Das bedeutet, wir reden von einem Raub an Lebensleistung, einem Raub an Lebensgrundlagen, einem Raub an gesellschaftlicher Infrastruktur, der die Lebensqualität der Leute in der Region maßgeblich beeinträchtigt, bis hin zu der Frage, wie finanziere ich meine Mahlzeiten, wie finanziere ich die Bildung meiner Kinder, wie finanziere ich die Mitgift bei Hochzeiten oder Familienfeiern. Das sind alles Dinge, die die Leute aus den Erträgen ihrer Ernten finanziert haben. Und wenn diese Erträge ausbleiben oder wahnsinnig gesunken sind, dann bedeutet das, es gibt nicht nur eine drastische Zunahme von Hunger und Armut, sondern auch in alle Lebensbereiche ausstrahlende Prekarität, Lebensprekarität. Also der Sozialraum reduziert sich, der Wohnraum hat sich von 2 Räumen oder 3 Räumen auf 1 Raum, der notdürftig renoviert ist oder sozusagen wiederhergestellt werden konnte, reduziert. Genau, und man muss da vielleicht dazu sagen, dass 2022 zwar die drastischste Katastrophe war, von der Pakistan bisher betroffen war, aber das Land gehört zu den weltweit am stärksten von der Klimakrise betroffenen Weltregionen und wird regelmäßig von Zerstörung, Dürre, Extremhitze, Überflutungen heimgesucht. Und die Bewältigungskapazitäten sind einfach aufgebraucht. Und jede auch kleinere Klimakatastrophe als die 2022 bringt die Leute an die unmittelbare Existenzgrenze. Und dennoch finden 43 Bäuerinnen und Bauern aus der betroffenen Region jetzt die Kraft, gegen RWE und Heidelberg Materials Forderungen zu stellen. Woraus schöpfen Sie diese Kraft? Die Menschen in den Dörfern wollen an ihrem Leben festhalten und sie haben verstanden, dass diese Ereignisse und die Wetterphänomene, die sie seit längerem schon beobachten, nicht gottgegeben oder schicksalshaft über sie hereinbrechen, sondern dass sie menschengemacht sind und die Ursachen haben. Und deswegen können sie diese Ursache zur Verantwortung ziehen und das tun sie jetzt auch. Und sie sagen immer wieder, wir hatten jetzt auch gerade eine Reisegruppe hier in Deutschland, es geht uns nicht darum, euch von unseren Elendsgeschichten zu erzählen. Es geht uns nicht darum, einfach Geld zu bekommen für den Wiederaufbau. Wir wollen keine mildtätigen Gaben. Wir wollen Gerechtigkeit. Auch wir haben ein Recht auf eine Zukunft. Auch wir haben ein Recht auf ein Leben in Sicherheit. Und wir wollen nicht, wenn wir auf den Himmel gucken und Regenwolken sehen, Angst haben müssen, dass sich diese Katastrophe wiederholt und wir permanent dieser Form von Zerstörung ausgesetzt sind. Sie wollen Gerechtigkeit, dass diese Form von Klimakrise, zu der Sie als Bäuerinnen und Bauern in Pakistan nichts beigetragen haben, dass Sie von den Auswirkungen getroffen sind. Sie sind nicht bereit, sich damit abzufinden und wollen dafür Gerechtigkeit. Und woher die Energie kommt, ist eine gute Frage. Ich denke, dass es dazu aber auch wenig Alternativen gibt. Also die Leute wollen bleiben. Sie leben in zum Teil der 5. oder 7. Generation in ihren Dörfern und haben auch vor, an ihrem Lebenswandel festzuhalten. Und es ist sehr beeindruckend, diese Menschen zu sehen, wie sie beharrlich ihr Leben und ihre Lebensform verteidigen und für ihr Recht auf diese Lebensform eben auch Klimagerechtigkeit einfordern, weil sie die zwingende Voraussetzung dafür ist. Das sagt Karin Zennig. Sie sprach als Klimareferentin für Medico International. Medico International unterstützt 43 BäuerInnen aus Pakistan, die aktuell gegen die Unternehmen RWE und Heidelberg Materials vorgehen. Sie sehen RWE und Heidelberg Materials als Verursacher für Klimaschäden in der Verantwortung und fordern von ihnen Klimagerechtigkeit. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit Musik. Ja, ich finde, manchmal geht's. Es ist einfach, besonders in so einer gemäßigten Klimazone wie Deutschland, die ganzen Klimaschäden, die einfach jetzt schon Wirklichkeit für Millionen von Menschen sind, so ein bisschen zu verdrängen. Da geht's, finde ich, einfach auch um Grenzen im Kopf, Grenzen auf der Landkarte, die willkürlich gezogen wurden, und weil man sagt, ja, lebst halt irgendwo anders, in einer anderen Grenze, ja, brauchen wir das, was wir ja auch mitverantwortlich verantwortet haben, ja gar nicht auszugleichen. Und um Grenzen geht's im nächsten Song auch, und zwar Border von Bukahara. Many rules written by I don't know who. All I know is they were written long ago. When all the ships arrived on board another life, they call it history, but it doesn't mean that we agree. On the map they drew so many squares, but I see them nowhere. All I see are my people around me. Maybe it's time to leave, 'cause I don't know how we would still be here 100 years from now. When everybody knows that people always cross the border, then why do we stay here and wait till we go down? 'Cause everybody knows that tomorrow we could drown. There are so many roads you can walk till they are closed. All I want is to see what lies beyond. So come with me and dive into another life and write history for you and me. On the map they drew so many lines, and I don't know why anyone should still listen to these rules. I think it's time to leave and find another road, 'cause I'm sure there's a story that is yet to be told. Everybody knows that people always cross the border, then why do we stay here and wait till we go down? 'Cause everybody knows that tomorrow we could drown in the water. Before we disappear, we move till we have found. When everybody knows that cross the border, then why do we stay here and wait till we go down? 'Cause everybody knows that tomorrow we could drown in the water. Before we disappear, we move till we have found a story that is yet to be told. Radio Korax. Wir senden ohne Geschmacksverstärker.

hey, John, can I can I can tell lie, hey, oh, till I, hey, oh, till I, hey, oh, John, can I can tell lie, hey. Zu hören war ein Auszug aus Joachim Ringelnaths Kutteldaddeldu. Der deutsche Schriftsteller, Kabarettist und Maler Joachim Ringelnatz verstarb vor 91 Jahren, nämlich am 17. November 1934 in Berlin. Als sein teils skurril, expressionistisch, humorvolles und geistreich geprägtes Werk wollten wir heute an seinem Todestag an ihn erinnern. Ja, und wer meine Anmoderation für diesen Beitrag mitbekommen hat, der denkt sich auch, uiuiui, ist der Mensch eigentlich schon wach oder ist er noch ein bisschen am Schlafen? Und ja, ich bin ganz ehrlich, es kommt langsam. Der Duft von Kaffee streicht so durch das Studio hier. Aber ja, ich sag mal so, der Songtitel des nächsten Lieds, das ich mitgebracht habe, beschreibt es ziemlich gut. Und zwar Sleep is Holy von Landhouse und David Rausch. is Holy von Landhouse und David Rausch. Wenn der Song jetzt zu langsam war und ihr nochmal wieder eingeschlummert seid, wenn ihr mich gerade noch irgendwo in einer müden Situation hört, ja, dann tut's mir leid, ne? Aber ich finde so ein bisschen, ja, gechillte Downbeat Beats irgendwie am Morgen immer ganz nice, ist irgendwie so ein schöner Vibe zum Einstieg in den Tag. Es gibt nur nichts mehr zu tun und zu erreichen. Du darfst dich einfach nur entspannen. Radio Korax 95,9. Ich glaube, ich mache heute so eine Schlafsendung. Ja, aber geschlafen wird jetzt eigentlich auch nicht mehr, weil wir kommen zum Widerstand. Am 17. November wird in Tschechien an die Verhaftung und Ermordung tschechischer Studierender durch die Nazis im Jahr 1939 erinnert. An diesem Tag, der sich heute zum 86. Mal jährt, wurden mehrere Menschen wegen versuchten Widerstands ermordet. Im folgenden Archivbeitrag von Radio Korax aus dem Jahr 2022 werfen wir einen Blick auf die Bedeutung des 17. November 1939 in Tschechien. Im Frühjahr 1939 rückte die Wehrmacht in Brünn und Prag ein und am 16. März 1939 proklamierte Hitler in Prag das Protektorat Böhmen und Mähren, womit das heutige Tschechien als Teil des Großdeutschen Reiches erklärt wurde. Gelingen konnte den NationalsozialistInnen dies nur wegen der zuvor erfolgten Unabhängigkeitserklärung der Slowakei und der Kapitulation der tschechischen Regierung, als Hitler ankündigte, mit der Wehrmacht einzumarschieren. Die Bezeichnung Protektorat knüpft dabei an die Begrifflichkeit der deutschen Kolonialpolitik der 1880er Jahre an und sollte ebenso diese koloniale Verwaltungsvorstellung zum Ausdruck bringen, nun ergänzt um die mörderische faschistische Ideologie. Kurz darauf, im Herbst 1939, gingen dann tschechische Studierende auf die Straße. Sie protestierten gegen die Besetzung durch Hitler und gegen die deutsche Verwaltung. Die Nationalsozialisten versuchten, die Unruhe zu unterdrücken. Bei der Unterdrückung der Proteste wurden 15 Menschen durch Schüsse von den Nationalsozialisten verletzt. Einer davon war der Student Jan Opletal, der zwei Wochen später seinen Verletzungen erlag. Bei seiner Beerdigung am 15. November in Prag kamen wieder viele tausende Menschen zum Trauerzug und es kam auch zu Kundgebungen gegen die faschistischen Besatzer. Darunter waren 3000 Studierende. Erneut reagieren die Nationalsozialisten mit äußerster Härte. 9 der angeblichen Anführer der Proteste werden verhaftet und am 16. November, einen Tag später, ohne Prozess erschossen. In der Nacht auf den 17. November werden außerdem über 1200 Studierende in ihren Wohnheimen aus den Betten gezerrt und verhaftet. Sie werden von den Nationalsozialisten ins Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt. Dort bleiben sie für die nächsten 3 Jahre, bis die Überlebenden endlich freigelassen wurden. Doch dies sind nicht die einzigen Opfer am 17. November 1939. In einer Straßenbahn in Prag kommt es am Abend nach den Massenverhaftungen zu einem Handgemenge, bei dem 2 mitfahrende Tschechen und ein Angehöriger der Presseabteilung der nationalsozialistischen Verwaltung aneinander geraten. Der Historiker Vojtech Kinkel von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften beschreibt die Situation. Gegen die beiden Tschechen wurde ein hartes Vorgehen gefordert. Sie hatten sich aber eigentlich nur gegen das grobe Benehmen des SS-Mannes verwahrt. Ein Schutzmann, der eingriff, wollte die Sache auf sich beruhen lassen. Doch der Pressechef der Protektoratsbehörde, Wolfgang Wolfram von Wollner, ließ die beiden Mitfahrenden und den Schutzmann verhaften. Sie wurden mit seinem Privatauto in die SS-Kaserne in Prag-Rosine gebracht. Dort wurden diese 3 Unschuldigen um 3 Uhr morgens hingerichtet. Ve 3 hodiny ráno byli tito 3 zcela nevinní lidé popraveni. Es kam dazu aber am Abend des 17. November, als die Lage sehr angespannt war. Zuvor hatte es Massenverhaftungen in den Studentenwohnheimen gegeben. Das nutzten die Nazis aus, um die Bevölkerung weiter einzuschüchtern. Terroristických organizací i k odstraňování a zastrašování dalšího obyvatelstva. Der Pressechef der Protektoratsbehörde Wolfgang Wolfram von Wollmar war später mitverantwortlich dafür, dass die jüdische Bevölkerung in Böhmen und Mähren ins Ghetto Theresienstadt gesperrt wurden, wo viele von ihnen bis 1945 ermordet wurden. Die großen Proteste am 17. November wurden erfolgreich niedergeschlagen, bevor sie gegen die Besetzung durch die Nationalsozialisten etwas ausrichten konnten. Es war die letzte große Kundgebung gegen die deutschen Besatzer bis zum Kriegsende. Die tschechischen Hochschulen blieben in der Folge bis zum Kriegsende geschlossen, während die Deutsche Universität in Prag im November 1939 feierlich zur Reichshochschule erklärt wurde und bis zum Mai 1945 ihren Betrieb nicht einstellte. Doch das harte Vorgehen der Nationalsozialisten gegen die tschechischen Studierenden rief immerhin auch im westlichen Ausland Entsetzen hervor. Und der 17. November wurde bereits 1941 zum Internationalen Tag der Studenten erklärt. Der Pressechef der Protektoratsbehörde Wolfgang Wolfram von Wollmar wurde 1971 wegen der Mittäterschaft im Fall der drei ermordeten Tschechen aus Prag angeklagt. Doch ein Gericht in Düsseldorf, wo er damals lebte, sprach ihn frei, angeblich aus Mangel an Beweisen. Eine Entscheidung, die der Historiker Wojtech Kinschl von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften nicht nachvollziehen kann. Ich habe die Ermittlungen in der Tschechoslowakei, die etwa 1975 abgeschlossen wurden, mit jenen der westdeutschen Polizei verglichen. Es dürfte kein Geheimnis sein, dass die meisten ehemaligen Nazis in Westdeutschland ihre Beteiligung an Verbrechen geleugnet haben. In dem Fall aus Prag waren aber die Beweise eindeutig, die die tschechoslowakischen Behörden finden konnten. Deswegen stellten sie einen Antrag, um ein Verfahren gegen Wolfgang Wolfram von Wollmar einzuleiten. V podstatě jako žalobci i tuto záležitost jako zcela jednoznačně prokázanou. Dieses Verfahren war unerfolgreich und später versuchte es die zu dem Zeitpunkt kommunistische Tschechoslowakei auch noch einmal und bat um die Auslieferung des Nazi-Verbrechers. Doch ohne Erfolg. Letztlich ist Wolfgang Wolfram von Wollmar niemals wegen seiner Verbrechen während der Nazi-Zeit verurteilt worden. Er starb 1987 in Düsseldorf. An die Proteste am 17. November 1939 in Tschechien gegen die nationalsozialistische Machtübernahme erinnert heute nur noch der Internationale Tag der Studenten. Aber auch die Samtene Revolution. Denn 50 Jahre später, am 17. November 1989, gingen wieder Studierende auf die Straße. Dieses Mal gegen das sozialistische Regime. Nur 10 Tage später trat eben jenes Regime zurück. Und so ist dieser Tag in Tschechien gleich zweifach für die Geschichte von Widerstand gegen autoritäre Regime bedeutsam, auch wenn in sehr unterschiedliche Form und gegen sehr unterschiedliche Formen der Unterdrückung. Heute am 17. November wird in Tschechien am 86. Jahrestag an die Verhaftung und Ermordung tschechischer Studierender durch die Nazis im Jahr 1939 erinnert. Dazu hörten wir gerade einen Beitrag aus dem Archiv von Radio Korax. Und was wir jetzt auch hören, ist ein Song, den ich erst vor kurzem selber das erste Mal erleben durfte, sage ich mal. Das ist wirklich ein wilder Ritt. Dauer ist auch ein bisschen länger, dieser Song, aber es lohnt sich absolut. Und ich finde, wir brauchen vielleicht mal irgendwas, um uns so ein bisschen aufzuwecken. Das ist Runaway von Mother's Cake. We'll be right back. Yo! Wow! Okay, Runaway von Mother's Cake. Ich hoffe, jetzt alle, sind alle wach. Ich bin's auf jeden Fall. Ihr Lieben, ich habe die ganze Zeit ja auch so ein bisschen, ich rede immer nur für Radio Korax hier, aber ihr hört uns ja auch noch bei ganz, ganz, ganz vielen anderen Sendern, nicht nur bei Radio Korax, sondern zum Beispiel auch bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg auf der DRB Plus sowie auf der UKW in Berlin auf der 88.4 und in Potsdam auf der 90.7. Oder ihr hockt gerade in Leipzig, dann hört ihr uns wahrscheinlich bei Radio Blau oder in Dresden beim Colloradio und für ganz Sachsen online beim Rundfunkkombinat. Oder ihr seid in Marburg, bei Radio Swupfurt hört ihr uns, bei Radio Unerhört ist es dann in Marburg auf der 90.1 und auf der DRB Plus oder im Livestream. Und bei Radio Swupfurt kann man uns auch hören in Frankfurt an der Oder auf der Oder auf der DRB Plus. Ihr Lieben, ne? Und es ist jetzt 8.15 Uhr, fast schon, 8.13 Uhr. Und wir haben natürlich immer für euch so ein paar Veranstaltungen und Termine mitgebracht, damit ihr auch wissen könnt, was ihr dieses Wochenende so unternehmen könnt. So, die Warteschlangenmusik ist an. Willkommen zur ersten Veranstaltung. Da geht es um Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Urkundenunterdrückung. Wer den Aufstand mit Zeichen begeht, kann Ärger mit den Cops kriegen. Gegen Graffiti wird viel aufgefahren. Überwachung, Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung, Strafbefehl, Jugendarrest und natürlich vieles mehr. Bevor es so richtig schlimm wird, holt euch Rat. Am besten bei uns in der Rechtsberatung durch einen Anwalt oder eine Anwältin, kostenlos und solidarisch. Bringt eure Unterlagen mit. Heute, wie jeden dritten Montag im Monat von 18 bis 19 Uhr im L5 Späti ganz in der Nähe von der U-Bahn-Station Hermannplatz in Berlin. Ja, das Kollektiv Kulturkombüse zeigt euch in seiner Politkino-Serie heute Abend die Doku von Menschen, die auf Bäume steigen. Nach der Vorführung könnt ihr mit dem Kollektiv Kulturkombüse und den FilmemacherInnen ins Gespräch kommen. Wie immer gibt es leckeres veganes Essen von der Kulturkombüse um 20 Uhr im Karo in der Böllsche Straße 119. Der Eintritt ist frei. Und wenn ihr schon früher Zeit habt, dann könnt ihr gerne auch früher kommen. Ab 19 Uhr gibt es nämlich im Karo eine Infoveranstaltung zum Neubau von Tesla in Köpenick. Tesla möchte ein europäisches Forschungszentrum in Köpenick an der Friedrichshagener Straße bauen. Dagegen soll ein Protest organisiert werden. Es werden VertreterInnen von Initiativen gegen Tesla, zum Beispiel Tesla den Hahn abdrehen, von ihrem Protest und den Erfahrungen damit berichten und mit euch über eine Strategie diskutieren. Auch hier gibt es schon leckeres veganes Essen von der Kulturkombüse. Und anlässlich des Kulturhauptstadtjahres gastiert das renommierte Budapest Festival Orchestra unter der Leitung des berühmten Dirigenten Ivan Fischer am 17. November, also heute, erstmalig in der Chemnitzer Stadthalle. Mit der Gründung des Orchesters im Jahr 1983 erfüllten sich Ivan Fischer und der 2016 verstorbene Pianist und Dirigent Zoltán Kocsis einen Traum. Seit Jahren wird es zu den 10 weltweit besten Orchestern gezählt. Tickets zum Preis von 27 bis 42 Euro sind unter dem Telefon 0371 4430 und www.theater-chemnitz.de noch erhältlich. Um 19 Uhr geht es in der Chemnitzer Stadthalle los. Und wir schauen auch noch nach Halle. Im Format Filmkunstverleih in Halle gibt es heute Abend von 18 bis 20.30 Uhr Kurzfilme gegen Antisemitismus. Die Veranstaltung ist Teil der Veranstaltungsserie Tacheles Antisemitismus im Rückblick. Nicht im Rückblick, im Blick, weil Antisemitismus ist leider auch immer noch ein Problem der Gegenwart. Nicht Rückblick, sondern im Blick. Ja, und wenn ihr euch jetzt selber noch mal so ein bisschen informieren wollt, dann gibt es da verschiedene Veranstaltungskalender. Zum einen für Halle zum Beispiel den Korax-Veranstaltungskalender, den Transit-Veranstaltungskalender, für Leipzig den Planlos-Terminkalender und für Berlin den Stressfaktor. So, das war's jetzt mit der kleinen Durchsage. Dieses Lied, was ihr übrigens im Hintergrund gehört habt, ich will da auch nochmal Credits geben, das ist der Song This Here von Bobby Timmons. Ist immer so ein kleiner groovy Soundtrack, dann fühle ich mich immer wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Moderator fast, meine Güte. Wollen wir mal nicht zu uns selbst auf die Schulter klopfen. Ich würde sagen, wir machen einfach, wenn ich sowieso schon in so einer groovy Stimmung bin, mit einem Song weiter. Den hat früher meine Mutter immer gespielt, wenn, oder das Album von Cesaria Evora, der eine oder andere kennt sie vielleicht, die ist von den Kap Verden. Und genau, die hat dieses Album immer gespielt, wenn Gäste bei uns daheim waren. Also ich verbinde diesen Song so ganz, ganz viel mit, ja, irgendwie Menschen kommen, ich bin Kind und dann gibt's schönes Essen und so einen Schmandkuchen auf einem Blech. und genau dieses Gefühl will ich jetzt nochmal haben. Ihr seid zu mir jetzt zu Gast in meinem Studio. Das ist Sabine Largam von Cesaria Evora. Sabin larga, escoce o afronta, la cacoita bem, senão está manã. Oi, Sabin larga, escoce o afronta, la cacoita bem, senão está manã. Soldado tem de bomba, cacoica crê, já flapa bo larga, senão está manã. Soldado tem de bomba, cacoica crê, já flapa bo larga, senão está manã. Oi, Sabin de meu, e meu missão, venha crecheu, na mundo sou boçô. Oi, Sabin de meu, e meu missão, venha crecheu, na mundo sou boçô. Sabin boi de meu mar, e sou gachó, escacói panha nós dois, e malta cerca nós. Sabin boi de meu mar, e sou gachó, escacói panha nós dois, e malta cercanos. Escacói panha nós dois e malta cerca nós. Sabin boi de meu mar e sou gachó. Escacói panha nós dois e malta cerca nós. Oi, Sabin de meu missão, boinha crente, na mundo sou vosso. Oi, Sabin de meu missão, boinha crente, na mundo sou vosso. Sabin boi de meu mar. Escacói panha nos dois e malta cerca nos. Sabin boi de meu mar e sou gachó. Escacói panha nos dois e malta cerca nos. Sabin boi de meu mar e sou gachó. Escacói panha nos dois e malta cerca nos. Thank you. Brotherhood of Man von Oscar Peters, vom Oscar Peterson Trio und Clark Terry. Ja, jazzy Sounds hier im Morgenmagazin. Ja, und wer jetzt irgendwie nach diesen beschwingten Klängen sich immer noch fühlt wie so ein durchgekautes Kaugummi, ja, für den ist vielleicht dieser Song etwas. How we feeling out there tonight? Yeah, I am not feeling good. Wake up at 11:30, feeling like a bag of shit. Oh no! All my clothes are dirty, so I'm smelling like a bag of shit. Go to pour my coffee and I miss my cup. OMG, that is just my luck. Look in the mirror, say what's up, you useless fuck. Are you feeling what I'm feeling? I haven't had a shower in the last 9 days. Staring at the ceiling and waiting for this feeling to go away. But it won't go away. I'm not really feeling like I wanna get lit. Tell us how you're feeling. Well, I feel like shit. Oh, shit. Feeling like a saggy, massive sack of shit. Oh, shit. Big ol' motherfucking duffel bag of shit. Oh, shit. All day, all shit. I'm not really feeling like I wanna get lit. Tell us how you're feeling. I'm feeling like shit. Ladies, yeah. Do you feel like shit? Tell me, do you feel like shit? Oh yeah. Fellas, are you feeling like shit? Tell me, are you feeling like shit? Oh yeah. Ladies, yeah. Do you feel like shit? Tell me, do you feel like shit? Oh yeah. Fellas, are you feeling like shit? Tell me, are you feeling like shit? Oh yeah. Eins, zwei, und links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Radio Korax. Denn freies Radio hält fit. Ja, fit hat sich Bo Burnham bei dem Song Shit wohl nicht so ganz gefühlt. So, wir kommen zum nächsten Interview. Und zwar in Deutschland gibt es gerade einmal 3 Instituten, die zum Thema Behinderungen forschen. Disability Studies nennt sich diese Studienrichtung. Das Besondere an Disability Studies, auch in Abgrenzung zu Sonderpädagogik und traditionellen Forschungsansätzen, ist schon das Motto: Wir forschen selbst und nichts über uns ohne uns. Und Disability Studies kommen aus der Behindertenbewegung und der kritischen Medizinsoziologie, die weltweit ab der 1960er Jahre aktiv wurde. 15% der Menschen in Deutschland weist mindestens eine Form der Behinderung auf. Im Vergleich sind dazu 3 Lehrstühle mit insgesamt 10 Lehrenden und Forschenden also nicht wirklich viel. Ab den 2000ern haben sich Disability Studies auch in Deutschland etabliert, 2 davon nämlich in Hamburg und Köln, sind jetzt aber akut von Kürzungen und möglichen Schließungen bedroht. Sabine von Radio Dreieckland sprach darüber mit Berthold Scharf, Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Disability Studies, einem Zusammenschluss behinderter WissenschaftlerInnen, AktivistInnen und KünstlerInnen. Sein Forschungsgebiet an der Hochschule Bremen ist digitale Teilhabe. Zuerst wollte sie von ihm wissen, was hat es mit einem Appell auf sich, den die Arbeitsgemeinschaft Disability Studies kürzlich veröffentlicht hat. Ja, genau. Also wir haben einen Appell verfasst, und zwar an die Wissenschaftssenatorin von Hamburg, Mariam Blumenthal, und an die Kultusministerin von NRW, Ina Brandes, und auch an die jeweiligen Landeshochschulkonferenzen. Ja, weil leider von den 3 Instituten, die Sie ja gerade schon erwähnt haben, sind jetzt 2 in akuter Gefahr. Und das ist sozusagen der Anlass gewesen für diesen Brief. Also das ist eigentlich kein schöner Anlass, sondern wir haben eben einen offenen Brief verfasst, den auch alle, die möchten, unterschreiben können. Da geht es darum, dass eben die Disability Studies, die ja in Deutschland seit den 2000ern, wie Sie ja gerade auch schon erwähnt haben, in den angesächsischen Raum schon ein bisschen länger existieren, quasi jetzt mehr oder weniger im deutschsprachigen Raum akut bedroht sind, dadurch, dass 2 von 3 Instituten eben ja von der Schließung bedroht sind. Und das ist das zum einen das Hamburger Zentrum für Disability Studies, wo es eine Stiftungsprofessur zu Disability Studies gab, und eben auch ein Zentrum, das eben sich dort in der Lehre an der Evangelischen Fachhochschule für soziale Arbeit engagiert hat und in der Forschung. Und dann gibt es an der Uni Köln das Internationale Forschungsinstitut für Disability Studies, IDIS. Und da ist im Augenblick, nachdem die

Ja, das sind natürlich schöne, sehr tolle Richtungen, in die es da geht. Und generell, manchmal habe ich so das Gefühl, wenn man Nachrichten schaut oder auch manchmal so ein bisschen Radio Korax und andere freie Radios hört, dann ist immer ganz viel, ah Gott, es passiert so viel in der Welt. Ich finde, das nächste Lied, das ich euch mitgebracht habe, beschäftigt sich mit diesen ganzen Themen und ein bisschen Nihilismus auf eine humorvolle Art und Weise, wie ich finde. Und ist trotzdem irgendwie, ist einfach ein guter Song. Das ist Schade Marmelade von Yakuba und Keep Love. Ich habe einen Freund, ein guter, sozusagen mein Bester, und ich habe ein Problem, er steht auf meine Freundin und die zwei sind jetzt zusammen. Das fühlt sich komisch an. Sie mit einem anderen Mann zu sehen, wie gut die beiden sich verstehen und zu wissen, dass sie ihn wohl jeden Tag so ansieht, wie sie mich mal angesehen hat. Jetzt wohne ich in einer anderen Stadt und denke immer noch das Gleiche. Ob ich erwartet habe, irgendetwas zu erreichen, kann ich nicht sagen. An manchen Tagen wohl ja. Alles in allem war's ein beschissenes Jahr. Und mir ist schon klar, das ist Jammern auf hohem Niveau. Und dass es nicht nur mir so geht, das weiß ich sowieso. Und doch, gestern ist vorbei und morgen noch nicht da. Alles, was wir haben, ist der heutige Tag und der ist wunderbar. Und doch, finde ich's immer noch unendlich schade. Immer noch unendlich schade, Marmelade um uns. Ein Brachiosaurus legt sich hin und steht nicht mehr auf. Dann kommen alte Blätter und Erde und Steine und so drauf. Ein paar Millionen Jahre später pumpen wir ihn rauf. Und ein Ottomotor bläst ihn aus dem Auspuff raus in eine Luft, in der keine Bäume mehr sind. Und dabei weiß das CO2 ja auch nicht recht wohin. UV-Strahlung macht blind, aber Bräune ist in. Und mit Bäumepflanzen macht man keinen Gewinn. Schnee für den Winter machen wir uns selber. Und wenn alle Inder keine Rinder essen, fallen die paar Kälbernierchen doch wohl nicht ins Gewicht. Wenn der Preis für keine Pickel im Gesicht ein bisschen Mikroplastik ist, das irgendwo in irgendeinem Ozean rumtreibt, bin ich dabei. Es ist leichter mit Scheuklappen rumzugehen und die Polkappen, die wollte ich eh nie sehen. Und wen interessiert's, wenn so Tiere wie zum Beispiel Giraffen eingehen? Die sind nicht so wichtig fürs Ökosystem, oder? Ich verdiene einfach einen Haufen Geld mit Waffen, solange sich die Welt noch dreht. Und dann, wenn's nicht mehr schön ist, steige ich zu Jeff Bezos in seinen Riesenpenis und hau ab. Und während ich vom All aus zuschaue, wie die Erde explodiert, denke ich bei mir, irgendwie schade. Radio Korax. Wir senden ohne Geschmacksverstärker. Kannst du das spüren? Heiliges Fernweh. Siehst du die Sonne und hörst du den Regen? Stunden um Stunden. Traust du dich fliegen? Greifst du die Tiefe? Wann willst du landen? Wann willst du landen? Und wer wird dann wohl bei dir sein? Ich würde so gerne sehen, wenn die Sterne glühen, wenn du landest. Sterne wie Regen, dicht beieinander. Heiliges Fernweh, kannst du mich hören? Sag, wann willst du landen? Wann willst du landen? Ich hab gesagt, komm in mein Herz und du bist mit Stilettos rein. Mit Flatterangst am Beckenrand und Mut wie bei Piraten.

au magasin de la faim aujourd'hui, ma petite fille. T'es la plus belle du monde. Encercle avec tout le monde. Embrasse avec de la glace. Contemple-toi. Aujourd'hui von Stavros hier im Morgenmagazin. Ich finde den Song irgendwie immer so nice zum Hüftenschwingen so ein bisschen hier auf den Morgen. Jetzt ist es ja 9 Uhr. Manchmal wird ein bisschen viel geredet, manchmal ist der Empfang schlecht. 95,9 Korax. Hitradio 95,9. Nicht Hitradio, Radio Korax. Radio Korax. Radio Korax. Radio Korax. Wenn ich überall ins Radio gehen würde, wenn ich ein Problem habe, dann würde ich auch den ganzen Tag nicht fertig werden. Also überhaupt keine Werbung, ne? Überhaupt keine, ja. Radio Korax auf 95,9. Ja, und nicht nur bei Radio Korax könnt ihr das Morgenmagazin empfangen, sondern natürlich auch bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg, in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7 oder bei Radio Blau in Leipzig, bei Coloradio in Dresden und für ganz Sachsen gilt natürlich beim Rundfunkkombinat, könnt ihr mal einschalten. Dann sind wir auch noch zu hören in Frankfurt an der Oder, in Radio Swupfurt auf der DAB Plus und in Marburg bei Radio Unerhört auf der 90,1 und natürlich auch auf der DAB Plus oder einfach bei uns im Livestream. So, die letzte Stunde hat angeschlagen, nicht für uns und für mich, sondern für dieses Morgenmagazin. Es ist nämlich jetzt 9 Uhr. Ich will nochmal so ein bisschen einen thematischen Ausblick geben auf die nächste Stunde. Wir haben noch zwei große Themenblöcke. Einmal sprechen wir von der rechten Buchmesse, die ja in Halle schon seit, ja, ich würde schon sagen, fast seit Monaten die Menschen bewegt hat. Jetzt hören wir dann gleich um 9:05 einen Erfahrungsbericht von dieser rechten Buchmesse. Und dann gehen wir noch in das Thema Massenüberwachung. Surveillance Capitalism, vielleicht ist es dem einen oder anderen ein Begriff, ist in aller Munde. Und wir hören auch dort einen Beitrag dazu, zu Massenüberwachung. Und ja, dann bekommt ihr von mir noch so ein bisschen Veranstaltungen und Termine um die Ohren geklatscht, was ihr noch so machen könnt heute und die Woche. Und dann ist auch das Morgenmagazin schon wieder vorbei und ihr seid gut in den Tag gestartet. So, rechte Buchmesse ist das nächste Thema. Davor will ich uns aber nochmal ein Lied gönnen, was uns so ein bisschen einstimmt auf diese ganze Sache. Und zwar No mit Ausrufezeichen von Bukahara. And they were singing a song that I had heard before, and I would forget no more. I saw their shadows on the wall, and I never, never felt so small. Now their voices raised to push me to the ground, and so I turned around. And we say no to every word they shout since the wind has turned. We say no to every torch that they have burned. We say no for everyone out there who must be afraid. We say no before it is too late. They screamed their dreams into the night, and I thought we would never have to fight. And every color was held against the tainted gray, 'cause we all came to stay. They say one learns, the other one turns away from everything he's supposed to know. Oh. Have they ever thought that he might just turn around, 'cause he doesn't know where to go? So we say no to every word they shout since the wind has turned. We say no to every torch that they have burned. We say no for everyone out there who must be afraid. We say no before it is too late. We say no before it is too late. Snow von Bukahara hier im Morgenmagazin. Ja, und No haben wir auch zur rechten Buchmesse gesagt. Da hat unter anderem deswegen auch das Wir-Festival in Halle stattgefunden, vorletztes Wochenende. Aber auch den Monat davor gab es ja immer wieder Literaturlesungen. Das war in Halle ja eigentlich fast nicht zu übersehen. Leider war aber auch vorletztes Wochenende dann die rechte bis rechtsextreme Buchmesse Seitenwechsel in der Messe Halle. Begleitet von stabilen Gegenprotesten am Samstag fand die Eröffnung der Buchmesse statt. Einblicke dazu gab es unter anderem bei DLF Kultur. Ein Redakteur der DLF Kultur Redaktion war vor Ort und hat berichtet in der Sendung Lesart am Montag. Berichtet wurde zum Beispiel von Aufbruchsstimmung, davon, dass es sehr voll gewesen sein soll, auch von Nazis, die aber nicht in der Mehrheit gewesen sein sollen, auch von gemäßigteren Personen, die durch radikale Verlage potenziell radikalisiert werden könnten, war da die Rede. Ich würde zuerst mal sagen, dass ich vielleicht das einfach als Hintergrund, ich war am Sonntag auf der Messe, manchmal ist es ja auch so, dass das einen Unterschied macht. Mein Eindruck ist nicht, dass da jetzt besonders große Aufbruchsstimmung gewesen wäre. Mein Eindruck ist eher, dass da dem Narrativ gefolgt wird, was die AkteurInnen, also die rechten und extrem rechten AkteurInnen selber weiterverbreiten. Kubitschek hat ja zum Beispiel davon gesprochen, es sei ein Dammbruch gewesen. Von dieser Art von Stimmung konnte ich ehrlich gesagt nichts sehen. Und ich bin auch ein bisschen irritiert darüber, dass das so stark übernommen wird. Die Frage, ob da jetzt wie viel Nazis oder Nicht-Nazis da waren, da würde ich sagen, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, wenn man sich nicht relativ gut auskennt in der Szene. Denn der optische Eindruck war doch ein sehr sozusagen sauberer, neutraler im weitesten Sinne, was jetzt das Publikum anging. Also wenn ich das als Beispiel vielleicht sagen darf, ich habe Menschen gesehen, die offensichtlich tätowiert sind, weil man sozusagen unter den Pullover Tätowierungen hat hervorblitzen sehen, aber ich habe überhaupt keine Symboliken gesehen, die irgendwie so rechte Codes wiedergeben würden oder irgendwas in der Art. Und ich fand, es war auffällig nicht da. Und ich glaube, dass das was damit zu tun hat, dass es entsprechende Absprachen gab und dass man sich da eben auf eine bestimmte Art und Weise gezeigt hat. Also dass die Szene, die sich dort versammelt hat, um ihre Messe abzuhalten, die extreme und die rechte und extreme rechte Szene sehr darauf geachtet hat, in der Außendarstellung nicht den Eindruck zu machen, es würde sich um besonders extreme Positionen handeln. Darauf würde ich gleich gerne nochmal genauer eingehen, auf diese Außenwirksamkeit. Du hast ja gerade gesagt, du warst am Sonntag da. Wie voll war es denn da überhaupt? Also das ist ganz interessant, weil da habe ich tatsächlich, als ich die öffentliche Berichterstattung gelesen habe, gedacht, oh, ich bin auf einer anderen Messe gewesen. Ich hatte, als ich da war, war es nicht besonders voll. Also wir sind unproblematisch durch den Eingang durchgegangen. Wir mussten nicht Schlange stehen. Die Messe war okay gefüllt, aber es war keinesfalls so, dass man an irgendwelche Stände nicht gekommen wäre oder dass es irgendwie so großes Gedränge gegeben hätte an irgendwelchen Stellen. Also in der Halle war ja eine Bühne aufgebaut und da standen Stühle und die waren dann, auch wenn da Veranstaltungen waren, gut besetzt. Also gerade als Steinl und Hellkamp gelesen haben, waren die voll. Aber es war nicht so, dass es jetzt irgendwie so ein riesen Publikumsandrang gewesen wäre, wie es in manchen, im Teil der Berichterstattung zu hören war. Voll war es vor allem immer am Kaffeestand, wo meine Einschätzung aber auch ist, dass das ein bisschen ein logistisches Problem war. Also da waren einfach wenig Leute, die Kaffee verkauft haben. Die Kaffeemaschine konnte offenbar immer nur einen Kaffee am Stück produzieren und das produziert natürlich dann lange Schlangen. Das finde ich nicht so überraschend. Du hast gerade ja davon geredet, dass es von offensichtlich oder vielleicht auch nicht so offensichtlich radikaleren Menschen ein außenwirksameres Bild erstellt werden wollte. Dadurch, dass man sich nicht so radikal gegeben hat, das habe ich auch selber mitbekommen. Ich war bei einem der Gegenproteste anwesend und die Leute, die da an uns vorbeigelaufen sind, sahen alle sehr, sehr gepflegt aus. Die hatten Lederschuhe an und ich habe mich dann gefragt, glaubst du, dass diese Messe eine Außenwirksamkeit erzeugen konnte, in dem, wie die abgehalten wurde? Na, das ist, finde ich, eine sehr schwierige Frage, weil das ja sehr ambivalent funktioniert hat. Also erstmal würde ich sagen, dass sozusagen das breite Spektrum der Rechten und extremen Rechten dort vertreten war. Das sieht man ja schon in den Verlagen und Ständen, die es da gab. Da waren Rechtsintellektuelle, da waren die IBELA, da waren Burschenschaftler, da waren eher völkisch orientierte Rechte. Rechtskonservatives Spektrum war natürlich da. Aber die Außenwirkung ist ja deswegen schwer zu beurteilen, weil ja da drin in der Halle durfte nicht fotografiert und gefilmt werden. Das heißt, das geht dann eigentlich nach außen. Jetzt gibt es natürlich diese Berichterstattung von Leuten, die da waren. Und dann würde ich aber als Zweites sagen, es ist doch relativ schwer zu beurteilen, wer sich da aufgehalten hat, außer jetzt sozusagen von den Inhalten her, die da vertreten worden sind. Interessanter finde ich eben, was man nicht gesehen hat. Aber nur weil man was nicht sieht, heißt ja nicht, es ist nicht da. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt sozusagen, ich konnte jetzt keine zum Beispiel so extrem rechte oder rechte Bekenntnis-T-Shirts sehen. Ich habe keine einschlägigen Tätowierungen und so weiter gesehen. Aber die waren auch alle mit Pullovern angezogen. Das heißt, es gab einfach auch tatsächlich wenig Tätowierungen zu sehen. Und es ist dann doch bemerkenswert, dass dann, wenn man zufällig auf der Rückreise einen von den Messebesuchern wieder trifft und der seinen Pullover aufzieht, dann sieht man auf einmal die einschlägigen Symbole und die einschlägigen Codes. Das vielleicht dazu. Ansonsten möchte ich schon noch sagen, dass wenn man auf so einer Messe ist, dann hört man ja das ein oder andere Gespräch mit. Und dann merkt man sehr schnell, dass natürlich, wie Leute aussehen, noch nicht alles über diese Personen sagt. Und die Gespräche, die ich so am Rande mithören konnte, haben mir eher den Eindruck vermittelt, dass die Personen, die da waren, also die da als BesucherInnen waren, nicht als AusstellerInnen, doch zumindest sich am Rand der rechten Szene bewegen oder aus dem rechtskonservativen Lager kommen oder damit schon mal Berührungen hatten. Also das würde ich schon, das war schon mein Eindruck. Vielleicht kann man dazu auch noch, ja, Entschuldigung. Nee, gerne. Vielleicht kann man dazu gleich auch noch sagen, dass das fand ich auch bemerkenswert, das war ja angekündigt als sozusagen große Buchmesse für alle was dabei und so weiter. Was es da gar nicht gab, waren die klassischen Publikumsverlage. Also ich habe überhaupt keinen, es gab auch wenig Belletristik, aber vor allem ist keiner der typischen Publikumsverlage anwesend gewesen, sondern von den AusstellerInnen her war das ganz eindeutig ein zwar relativ breites Spektrum, aber ein Spektrum, was sich irgendwo zwischen rechtskonservativ und extremer Rechter bewegt hat. Ganz kurz, kannst du das so ein bisschen in den Vergleich setzen? Wir haben jetzt hier diese Buchmesse in Halle gesehen. Wie groß ist sie denn für eine Buchmesse? Was haben denn, wie viel mehr bieten denn etablierte Buchmessen wie in Leipzig oder in Frankfurt? Naja, das ist natürlich, also da kann man natürlich sagen, das kann man eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Die Leipziger Messe hat so ungefähr 2000 AusstellerInnen und ungefähr 300.000 BesucherInnen gehabt im letzten Jahr, in diesem Jahr, also in 2025. Die Frage ist aber ja, das ist, glaube ich, einerseits wichtig zur Kenntnis zu nehmen. Die Frage, die sich aber auch stellt, ist, ist das eigentlich der Vergleichsmaßstab? Denn natürlich ist das sozusagen, ich würde vielleicht sagen, es geht gar nicht darum, diese Publikumsmengen zu erreichen. Es geht eher darum, diese Messeatmosphäre zu erzeugen. Und das ist natürlich, da muss man schon sagen, das ist natürlich ein Schritt in Richtung Erfolg der intellektuellen Rechten gewesen, dass sie jetzt da einen Ort gefunden haben, der sozusagen so Messeatmosphäre macht. Also da, wo es richtige Messestände gibt und so weiter. Was meinst du, was das bringt? Ich glaube, da muss man sehr unterscheiden im Hinblick auf die Frage, für wen es was bringt. Also ich würde schon denken, dass das sozusagen für die Szene selbst ein Schritt ist, der sowas wie Professionalisierung, weitere Professionalisierung nahelegt und der sozusagen von der Atmosphäre her ein bisschen so funktioniert, wie seht her, wir sind auch ganz normale Verleger, ganz normale Büchermenschen. Ob das breite Wirkung entfaltet über die Szene hinaus, würde ich denken, kann man im Moment noch gar nicht so genau sagen. Dafür wäre ja zum Beispiel abzuwarten, wie das nächstes Jahr ist. Also eine spannende Frage, die man sich stellen muss, und das wird man jetzt noch nicht wissen, ist, kommen nächstes Jahr zur Messe, zu Susanne Dagens Messe andere Leute, also andere Verleger oder Verlage oder Aussteller, die stärker ins breite Publikum reingehen. Ja, das wird man dann aber wohl in den nächsten Jahren sehen müssen. Das war ein Interview zu internen Einblicken in die rechte Buchmesse mit dem Namen Seitenwechsel, die am 8. und 9. November in der Messehalle stattgefunden hat. Ihr habt ja mitbekommen, bestimmt, wenn ihr in Halle wohnt, dass zu dieser rechten Buchmesse auch das Wir-Festival, das war ein Literaturfestival, stattgefunden hat. Ich finde es eigentlich irgendwie immer, ich fand es sehr, sehr schön, weil ich habe eigentlich vom Wir-Festival fast nochmal deutlich mehr mitbekommen, auch vor allen Dingen in der Stadt, weil es ja wirklich einen ganzen Monat lang einfach überall da verschiedene Lesungen, Konzerte, Diskussionsrunden zu Antifaschismus zum Beispiel auch gegeben hat. Und das finde ich einfach super klasse. Dass einfach aus so einer, jetzt ist so eine rechte Buchmesse hier in Halle, dann doch so eine Aufbruchsstimmung entstehen konnte. Und man sich eigentlich quasi zum Anlass dieser rechten Buchmesse sehr mit Antifaschismus und Antisemitismus beschäftigt hat. Das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Ich laber gar nicht mehr so lange rum. Wir gehen in den nächsten Song. Das ist ein ganz persönlicher Lieblingssong von mir auch. Der ist zurzeit irgendwie in Dauerschleife bei mir in der Rotation. Das ist Joy Crooks mit Mother May I Sleep With Danger. It's been knocking on my door since I was 17. Oh, and you saw but you chose to ignore. But now it's more than a wish, it's a dream. Now I don't understand how you can hold me back. You said, baby, learn your lessons when you step on cracks. So there's no time to fall, your existence will call. Anti-experimenting. And I guess there's just no other way. I've been drawn to a new escape. Cause I'm wearing bamboo and I'm picking up zoots. I slipped away. Now I'm tonguing on a wizard line. And your sashay snow's a deal for us. Oh, a danger's got me wrapped up round its thumb. But it's no trap cause I'm in love. I said I'm in love. I said I'm in love. I said I'm in love. I said I'm in love. Mother, may I sleep with danger, please? It's been knocking on my door since I was 17. Oh, and you saw but you chose to ignore. But now it's more than a wish, it's a dream. Now I don't understand how you can hold me back. You said, baby, learn your lessons when you step on cracks. So no, there's no time to fall. How you go? I'll get what I want, you see. Cause I let you dress so carefully. And you won't ever know. So mother, may I sleep with danger, please? It's been knocking on my door since I was 17. Oh, oh, soul. But now it's more than a wish, it's a dream. Mother, May I Sleep with Danger von Joy Crooks hier im Morgenmagazin. Radio Crooks, 95,9. So do you wanna stay? I know I shouldn't be mad about it. There'll be a brighter day. Trying not to feel sad about it. You know when they say that time shouldn't be rushed, and it's a new day when you know we've had enough. My lightning, my thunder. I'm tired of the rain on my world, I wonder when I'll see you again. My lightning, my thunder. I'm tired of the rain on my world. Don't need to feel shy about it. Don't wanna make you stay. Trying hard to get by without it. You know when they say that time shouldn't be rushed, and it's a new day when you know you've had enough. My lightning, my thunder. I'm tired of the rain. I Wonder von Ella Grace. Ja, wir sind sehr entspannt heute im MoMA. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, und jetzt gleich reden wir noch über Massenüberwachung. Ach, wie schön. Das freut einen doch immer. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, noch ein bisschen Zeit haben wir eigentlich, ne? Ja, wenn man sich erst innerhalb der Moderation überlegt, was man denn als nächstes für einen Song spielen möchte, ist das natürlich auch gut. Ach, ich glaube, wir bleiben einfach ein bisschen groovy, entspannt. Wir hören mal rein in Victor Demé mit Mabel. Attention à la vie, ma belle. Attention à la vie, la vie n'est pas aussi facile. Ah. Attention à la vie, ma belle. Attention à la vie n'est pas aussi facile. Oh. Tu sais pourquoi, ma belle? Tu es aimé par le jeune du quartier parce que tu es un beau frère. Ah, tu sais pourquoi, ma belle, tu es aimé partout, partout parce que tu es un beau jeune. Oh, tu voulais bien profiter de ta jeunesse pour bien vivre. Entre toi et la vie qui a vaincu. Belle, oh ma belle. Belle, oh ma belle. Belle, oh ma belle. Aïe. attention à la vie n'est pas aussi facile. Oh, qui sait pourquoi ma belle, qui est aimée par le jeune du quartier, parce que tu es un beau frère. Ah, tu voulais mieux profiter de ta jeunesse pour bien vivre entre toi et la vie qui a vaincu. C'est doux qu'à danser, c'est doux qu'à rouler, c'est doux qu'à rouler, c'est doux qu'à rouler, c'est doux qu'à jouer. C'est doux qu'à danser, c'est doux qu'à rouler. Ma belle von Victor Demi hier im Morgenmagazin. Repräsentative Umfragen haben ergeben, 95,9% der Hallenser Krähenpopulation empfehlen Radio Korax. Seit über 3 Jahren wird über massenhafte Chatkontrollen gestritten. Massive Proteste haben dazu geführt, dass der Europäische Rat die ursprünglichen Pläne einstampfen musste. Doch im Paragraphen 4 des neuen Entwurfs hat der Digitalrechtsexperte und ehemalige EU-Abgeordnete der Piratenpartei Patrick Breyer ein Schlupfloch für ausufernde Überwachung von unverdächtigen Personen gefunden. Anbieter wie WhatsApp oder Signal werden dazu verpflichtet, alle angemessenen Risikominderungsmaßnahmen zu ergreifen. Nach Breyer schließt das auch das Scannen von privaten Nachrichten auf den Geräten der NutzerInnen nicht aus. Das wäre das Ende sicherer Verschlüsselung. Außerdem sollen Jugendliche vor Vollendung des 16. Lebensjahres von digitalen Diensten wie WhatsApp, Instagram etc. ausgeschlossen werden. Breyer bezeichnet das als digitalen Hausarrest für Teenager. Zum Jugendschutz gäbe es andere Maßnahmen. In der Pressemitteilung an Radio Dreieckland spricht Patrick Breyer von Chatkontrolle durch die Hintertür. Radio Dreieckland ließ sich diese und andere Fragen von Patrick Breyer erläutern. Auf lautstarke Proteste hin mit Tausenden von Bürgermails, die ja sogar den Bundestag und die Bundesregierung erreicht haben, war man gezwungen in Brüssel die sogenannten Aufdeckungsanordnungen, das heißt Anordnungen zur Chatkontrolle, zur Durchsuchung ohne Verdacht unserer Chats, fallen zu lassen. Sie sind aus dem Text gestrichen worden. Aber aus einer Art Trotz oder Hinterhältigkeit heraus steht im Text jetzt drin, die Anbieter sind verpflichtet, alles zu tun, um das Risiko auf ihren Plattformen zu mindern. Und im Endeffekt bedeutet das ja nichts anderes, nämlich, dass sie zu einer Chatkontrolle verpflichtet wären und eventuell sogar auf unseren Smartphones bei Ende-zu-Ende verschlüsselten Diensten kann man nur vor Beginn der Verschlüsselung, das heißt noch auf unseren Smartphones, scannen. Und das ist die Chatkontrolle durch die Hintertür und im Grunde genommen ein Betrug an der Öffentlichkeit, der vorgegaukelt wird, man hätte die Chatkontrolle gestoppt. Ja, ich bin noch in der Welt des Fernmeldegeheimnisses aufgewachsen. Wie ist denn das da mit der richterlichen Kontrolle? Was steht ja sogar im Grundgesetz, glaube ich. Es ist weder vorgesehen, dass ein Richter sowas anordnet, noch ist vor allem vorgesehen, was sich ja auch aus den Grundrechten ergibt, dass solche Überwachungsmaßnahmen gezielt sein müssen, also abzielen müssen auf Menschen, die was zu tun haben mit Verbrechen und nicht flächendeckend die komplette Bevölkerung rechtschaffene Bürgerinnen und Bürger ins Fadenkreuz genommen werden dürfen. Und deswegen haben Juristen von Anfang an gewarnt, sogar der Juristische Dienst des EU-Rates selber, dass die Chat-Kontrolle mit den Grundrechten nicht zu vereinbaren ist. Selbst wenn man jetzt diese Pflicht durch die Hintertür, die ich vorher beschrieben habe, abschaffen würde und wirklich, wie man behauptet, die Maßnahmen freiwillig wären, würde auch das nichts daran ändern, dass für uns, also als Bürger, trotzdem eine wahllose, flächendeckende Überwachung vorliegt und auch ohne jede richterliche Kontrolle. Etwas anderes, was Sie ansprechen oder wie Sie sich ausdrücken, digitaler Hausarrest für Teenager. Können Sie auch das noch ein bisschen erläutern? Es ist wenig bekannt, dass in diesem Gesetzentwurf zur Chatkontrolle auch ein digitaler Hausarrest für Teenager vorgesehen ist. Das heißt im Endeffekt ein Mindestalter von 17 Jahren für verbreitete Apps, mit denen sich chatten lässt. Das geht von WhatsApp über Games, Roblox bis hin zu Videokonferenzen. Also im Grunde genommen alle Apps, die missbraucht werden könnten von Erwachsenen, um Kinder zu kontaktieren, weil diese Gefahr besteht auf solchen Apps, will man sie, also Jugendlichen unter 17, komplett verbieten. Und das soll so funktionieren. Die App-Stores müssten dann künftig das Alter kontrollieren der Nutzer. Und wenn man dann unter 17 ist, kann man keine Kommunikations- und Chat-Apps mehr installieren. Das betrifft natürlich auch soziale Netzwerke, Instagram zum Beispiel. Überall, wo die Gefahr besteht, andere könnten einen kontaktieren, wird das künftig mit Mindestalter 17 gelten. Das ist natürlich Wahnsinn, denn Jugendliche und Kinder müssen ja auch zum Beispiel mit ihren Eltern allein schon in Verbindung stehen können mit diesen Apps. Vielleicht auch mit ihren Lehrern oder Verwandten. Das sind natürlich Erwachsene und es ist wichtig, dass man auch mit Erwachsenen kommunizieren kann. Und zum Zweiten, es behindert natürlich auch ihre Entwicklung, wenn sie solche Apps nicht nutzen können, auch im Bereich der sexuellen Entwicklung. Da ist es ja oft unter Jugendlichen auch untereinander üblich, dass man sich Sexting-Nachrichten schickt oder so. Und das gehört eigentlich zur Entwicklung heute auch mit dazu. Und wenn man künftig Apps wie WhatsApp nicht mehr nutzen könnte, könnten ja auch Jugendliche untereinander damit gar nicht mehr kommunizieren. Also ein Wahnsinn, der da geplant ist. Ja, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber natürlich ist da trotzdem noch die Geschichte, wie funktioniert der Jugendschutz sonst? Ja, also was das Europäische Parlament stattdessen vorschlägt und auch viel wirksamer wäre, ist, dass die Apps so gestaltet werden müssen, dass sie sozusagen Sicherheit eingebaut haben. Und das bedeutet zum Beispiel, jetzt gerade bei diesen Spielen, die ich angesprochen habe, dass nicht jeder andere Spieler von vornherein von x-beliebigen anderen angesprochen und gesehen werden kann, dass auch nicht sofort Bilder angezeigt werden, die wildfremden Menschen da schicken, vor allem wenn sie Nacktheit enthalten, was man auch feststellen kann, sondern dass man gefragt wird als Nutzer, möchtest du das eigentlich? Und dass man auch gewarnt wird, dass man sagt, die klassische Warnung ist ja, du weißt nicht, ob dein Gegenüber im Internet wirklich ist, wofür er oder sie sich ausgibt. Man könnte auch warnen, bevor Telefonnummern ausgetauscht werden. Diese Warnungen ließen sich datenschutzfreundlich realisieren und ohne, dass irgendwelche Daten an den Anbieter weitergegeben werden. Im Grunde genommen geht es für junge Menschen darum, ein Bewusstsein zu schaffen, was sind typische Täterstrategien und wie schütze ich mich davor. Ja, eben, das Bewusstsein würden sie ja dann auch nach dem 17. Geburtstag noch haben, wenn dann die anderen Sachen nicht mehr greifen. Ja, das Problem ist ja, wenn man mit Mindestalter arbeitet, dass zuerst wenn man sozusagen im vermeintlich geschützten Alter liegt, dass es sehr leicht zu umgehen ist. Also in einer Meinungsumfrage haben, glaube ich, über 80% der Jugendlichen gesagt, sie kennen auch einen Erwachsenen, der ihnen im Zweifelsfall helfen würde, solche Dienste auf seinen Namen zu registrieren und freizuschalten. Also das ist sehr leicht zu umgehen. Und selbst dort, wo es greift, würde man ja quasi mit dem 17. Geburtstag dann Jugendliche in eine Welt entlassen, die sie nie kennengelernt haben, wo sie dann plötzlich völlig auf sich alleine gestellt wären. Und das hat nichts mit Pädagogik zu tun, sondern man muss verantwortungsbewusst lernen, diesen Möglichkeiten umzugehen und sich zu schützen, seine eigenen Daten zu kontrollieren. Das ist ein Prozess. Und natürlich müssen die Eltern auch gerade bei sehr jungen Kindern dabei sein und mithelfen. Na, das ist natürlich klar. Jetzt eine weitere Forderung von Ihnen, keine KI-Chat-Polizei. Was ist denn da vorgesehen? Der abgelehnte Vorschlag zur Chat-Kontrolle, der noch diese Anordnungen zur Chat-Kontrolle vorsah, der war ja wenigstens noch beschränkt darauf, dass Bilder gescannt werden sollen. Bilder und Videos, da sollte man dann eben durchsuchen, ob da Anhaltspunkte bestehen, dass das Missbrauchsdarstellungen sein könnten, was auch schon sehr fehleranfällig ist. Und jetzt ist aber auch noch das fallen gelassen worden, sodass auch Texte nach Schlüsselwörtern, nach verdächtigen Worten gescannt werden können und sollen. Und dieses Verfahren ist natürlich noch viel ungenauer, weil die KI natürlich nie den Kontext verstehen kann, nie wirklich sagen kann, was ist das Alter der Beteiligten, was ist das Ziel eines Chats. Wenn ich meinem Kind sage, dass ich es liebe und treffen will oder wie auch immer, das kann nicht zuverlässig ausgefiltert werden, ob so ein Chat auf was Strafbares hinausläuft oder nicht. Und das bedeutet, dass noch mehr Falschmeldungen produziert würden. Man muss wissen, große US-amerikanische Tech-Unternehmen wie Google oder Meta, der Inhaber von Instagram, dass die schon heute freiwillig so eine Chat-Kontrolle durchführen. Und das deutsche Bundeskriminalamt sagt, dass jeder zweite Chat, der Ihnen gemeldet und an Sie weitergegeben wird, gar nicht strafrechtlich relevant ist. Und das entspricht Zehntausenden von Chats, die zu Unrecht der Polizei einfach gemeldet werden. Man muss sich das mal vorstellen, wenn man auch eigene sensible Chats hat oder eigene Nacktfotos schickt und so weiter, ist ja völlig legitim unter Gleichgesinnten oder auch Jugendlichen untereinander, dass die dann plötzlich in den Händen irgendwelcher Moderatoren oder auch Beamten irgendwo landen. Da wird doch erst eine Gefahr begründet dafür, dass die weitergegeben in die falschen Hände gelangen könnten. Also unsere Chats gehen niemandem was an und müssen auch unsere Sache bleiben. Ja, nichts für Voyeuristen, die für das Bundeskriminalamt arbeiten. Wie geht's jetzt weiter? Ja, gestern hat sich eine Länderrunde über den Text gebeugt und keine Einwände mehr. Das soll jetzt alles sehr, sehr schnell gehen offensichtlich. Man weigert sich, den Text nochmal anzufassen, so nach dem Motto, wir haben ja jetzt extra für euch diese Aufdeckungsanordnung gestrichen, jetzt gebt mal Ruhe, dass im Endeffekt durch die Hintertür dasselbe drin bleibt oder sogar der Text noch weitergeht in mancherlei Hinsicht. Wir haben darüber gesprochen. Das wird jetzt soll jetzt offensichtlich ignoriert und ausgesessen werden und das können wir uns nicht bieten lassen. Es gibt zum Beispiel die Seite chatkontrolle.de, die ich betreibe, wo ich informiere und aufkläre, aber auch die Seite fightchatcontrol.de, wo man auch Mails an seine Abgeordneten und an die Minister, zum Beispiel den Innenminister, die Justizministerin schicken kann, um gegen diese Entwicklung zu protestieren. Und genau darum geht es jetzt, so viel Druck aufzubauen, dass entweder in den anstehenden weiteren Treffen, das soll wohl nächste Woche in einer Runde der EU-Botschafter nochmal beraten und entschieden werden. Und dann soll natürlich der Text auch mit dem EU-Parlament verhandelt werden. Das sind ja sozusagen wie Bundestag und Bundesrat in einem Vermittlungsausschuss sich dann auf einen Kompromiss einigen. So ist das auch in der EU der Fall. Und ich denke, nur wenn wir lautstark protestieren gegen Chatkontrolle und KI-Chatpolizei oder auch digitalen Hausarrest, nur dann werden die Beteiligten verstehen, wie wichtig uns das ist und das ernst nehmen. Das sagt Patrick Breyer, ein Digitalrechtsexperte und ehemaliger EU-Abgeordneter der Piratenpartei, gegenüber Radio Dreieckland. Es ging über die Chatkontrolle und er bezeichnet die neuen Beschlüsse der EU oder worüber diskutiert wird, als Massenüberwachung durch die Hintertür. This is Radio Corax 95.9. Wir haben Zeit, haben Bock, ja, der Beat ist gebaut. Wenn du nicht weißt, was du willst, ja, dann figure it out. Ich hab Heat und der Gig ist direkt ausverkauft. Ja, alles bleibt, wie es ist, schreib den Tag auf der Couch. Yeah, it's that time of day. Heute ist alles so ein bisschen mehr als okay. Ich hab ein bisschen viel Style in den Sound gepackt und deine Ohren hängen auf halb acht. Alle deine Freunde pumpen die Tracks. Ja, mache, was ich mache, drop ein Part und mit weg. Ja, yeah, zwar noch undercover, ja, ich bleib unter Deck. Underwood, wie Robin Wright, denn ich plane versteckt. Ey, meine Jungs haben Bock auf ein Tibbit. Du verträumst dein Leben, better live it. Ziehen in der Nacht um die Häuser dieser Stadt, wo es endet, ist egal, denn ich lieb, was ich mache. Sie hat wunderschöne Augen, also hin da. Ja, Klimper, Klimper, ihre langen Wimpern. Geh zu ihr hin, fühle mich wie Simba. Tanzen den Tanz und benehmen uns wie Kinder. Alles cool, na matata. Sie sagt zu mir, du hast ein Ratter. Dicke Groove von dir, du hast völlig recht. Hab ne Schraube locker, doch, ja, es ist alles echt. Der Beat ist gebaut, sind im 13. Stock und die Lichter sind auf. Die Polizei hat geklopft, ey, machen sie auf. Doch ich bin wieder viel zu breit, alles klebt an der Haut. Yeah, yeah, it's that time of day. Alle sagen, meine Mucke, sie ist mehr als okay. Jeder Chip, in dem wir rollen, wird zu Rauch gemacht. Und Feuerzeuge kicken auf dem Takt. Yeah, yeah. Alle deine Freunde pumpen die Jacks. Die Köpfe nicken und die Füße wippen unten im Dreck. Yeah, mittlerweile lieg ich unter dem Bett. Da sind Bullen in der Küche und ich hab mich versteckt. Da sind Bullen in der Küche. Und ich hau mir noch ein Chip. Haben Bock, ja. Klimper, Klimper von Dominik Harz. Ja, groovy, funky. Und damit eure Woche oder der Tag heute auch groovy und funky und interessant wird, kommen wir jetzt zu den Veranstaltungen und Termine. Ja. Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Urkundenunterdrückung. Wer den Aufstand mit Zeichen begeht, kann Ärger mit den Cops kriegen. Gegen Graffiti wird viel aufgefahren. Überwachung, Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung, Strafbefehl, Jugendarrest und so weiter. Bevor es aber allzu schlimm wird, holt euch lieber Rat. Am besten bei uns in der Rechtsberatung durch einen Anwalt oder eine Anwältin. Kostenlos und solidarisch. Bringt eure Unterlagen mit. Heute, wie jeden dritten Montag im Monat, von 18 bis 19 Uhr im L5 Späti in ganz in der Nähe von der U-Bahn-Station Hermannplatz in Berlin. Das Kollektiv Kulturkombüse zeigt euch in seiner Politik-Kinoserie heute Abend die Doku von Menschen, die auf Bäume steigen. Nach der Vorführung könnt ihr mit dem Kollektiv Kulturkombüse und den FilmemacherInnen ins Gespräch kommen. Wie immer gibt es leckeres veganes Essen von der Kulturkombüse. Um 20 Uhr im Karo in der Bölsche Straße 119 in Berlin. Eintritt ist frei. Und wenn ihr schon früher Zeit habt, dann könnt ihr auch früher kommen. Ab 19 Uhr gibt es im Karo nämlich eine Infoveranstaltung zum Neubau von Tesla in Köpenick. Tesla möchte ein europäisches Forschungszentrum in Köpenick an der Friedrich-Hagener Straße bauen. Dagegen soll ein Protest organisiert werden. Es werden VertreterInnen von Initiativen gegen Tesla, zum Beispiel Tesla den Hahn abdrehen, von ihrem Protest und den Erfahrungen damit berichten, mit euch über eine Strategie diskutieren. Auch hier gibt es schon leckeres veganes Essen von der Kulturkombüse. Anlässlich des Kulturhauptstadtjahres gastiert das renommierte Budapest Festival Orchestra unter Leitung des berühmten Dirigenten Ivan Fischer am 17. November, also heute, erstmalig in der Chemnitzer Stadthalle. Mit der Gründung des Orchesters im Jahr 1983 erfüllten sich Ivan Fischer und der 2016 verstorbene Pianist und Dirigent Zoltán Kocsis einen Traum. Seit Jahren wird es zu den 10 weltweit besten Orchestern gezählt. Tickets zum Preis von 27 bis 42 Euro sind unter der Telefonnummer 0371 4430 und unter www.theater-chemnitz.de erhältlich. Um 19 Uhr geht es in der Chemnitzer Stadthalle los. Ja, und wir wollen auch noch einen Blick nach Halle werfen. Im Format Filmkunstverleih in Halle gibt es heute Abend von 18 bis 20.30 Uhr Kurzfilme gegen Antisemitismus. Die Veranstaltung ist Teil der Veranstaltungsserie Tacheles – Antisemitismus im Blick. Ja, und wenn euch das jetzt alles ein bisschen zu schnell gegangen ist oder ihr noch andere Termine zum Nachschauen habt, dann könnt ihr das bei so ein paar Kalendern machen, zum Beispiel in Halle beim unserem Korax-Veranstaltungskalender oder beim Transit-Veranstaltungskalender. Wenn ihr in Leipzig auf der Suche seid, dann beim Planlos-Terminkalender und für Berlin gibt es den Stressfaktor-Terminkalender. Ich hoffe, ihr habt keinen Stress mit Terminen, weil das ist eigentlich schön. Ja, und die Hintergrundmusik muss natürlich auch gewürdigt werden. Das war der Song This Here von Bobby Timmons. Ja, und thematisch sind wir eigentlich auch schon ziemlich durch mit dem MoMA. Aber eine Viertelstunde haben wir noch. Deswegen überlege ich mir mal, was wir noch so an Mucke spielen können. Ich hab Bock, noch mal so ein bisschen rockiger zu werden. mit diesem Song, den man gut morgen hören kann. Ne? Ihr kennt es vielleicht, Wake Up, dibbe, dibbe, dibbe, Make Up oder so. Das ist Chop Suey von System of a Down. System of a Down mit Chop Suey. Ihr könnt aber sowas davon ausgehen, dass ich hier im Studio lauthals mitgesungen habe. So, zwar nicht mitsingen, aber weiter zuhören könnt ihr natürlich auch jetzt bei den kommenden Sendungen. Unsere Radios teilen sich jetzt wieder auf. Radio Korax wird jetzt nur noch von Radio Korax gehört. Und in Berlin und in Leipzig könnt ihr natürlich auch bei euren jeweiligen Programmen wieder weiter mithören. Bei Korax geht's jetzt dann weiter mit der Sendung Wuterus. Bei Radio Blau in Leipzig geht es weiter mit ein bisschen Kino. Filmriss, das Kinomagazin, die Kinosendung bei Radio Blau. Da stellen die wöchentlich aktuelle Kino-Highlights vor. Und bei den Freien Radios in Berlin-Brandenburg gibt's das All-In, das Radio-Klusiv von Ohrsicht. Also, ihr bekommt was auf die Ohren. Ihr bekommt jetzt auch nochmal was auf die Ohren mit einem sehr, sehr geilen Song, wie ich finde. Der ist so ein bisschen, ja, neue deutsche Welle, sagt man. Das ist 2 von Obernauer. Von Obernauer hier bei Radio Korax und natürlich auch allen anderen Radios. Ich kann auch am Ende vom MoMA noch einmal kurz aufzählen, wo ihr uns überall zuhören könnt, damit ihr euch auch angesprochen fühlt, ihr Lieben. Zum einen bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg auf der DAB Plus sowie auf der UKW in Berlin auf der 88.4 und in Potsdam auf der 90.7. Oder in Leipzig bei Radio Blau, in Dresden bei Coloradio und für ganz Sachsen gilt natürlich, ihr könnt uns auch immer beim Rundfunkkombinat zuhören. Dann sind wir noch in Frankfurt an der Oder zu hören, bei Radio Swupfurt oder bei Radio Unerhört auf Marburg, in Marburg auf der 90.1 und natürlich bei uns im Livestream. So, jetzt neigt sich diese Sendung auch langsam dem Ende zu. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß beim Moderieren. Ja, vielen Dank wie immer an die tagesaktuelle Redaktion, die das Ganze thematisch weitgehend vorbereitet hat. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte das Wochenende nicht so wahnsinnig viel Zeit, weil ich noch eine Hausarbeit last minute schreiben musste. Und die habe ich natürlich jetzt auch noch aufgeschoben. Heißt, ich werde jetzt gleich direkt vom Studio hier zu mir an den Schreibtisch fallen und noch wie wild auf meinen Laptop rumhacken, um die letzten paar Seiten noch fertig zu schreiben. Aber ich will euch ja nicht mit schlechter Laune hier rausgehen lassen. Deswegen mache ich nochmal so einen kleinen Song an, der sphärisch beginnt. Ihr merkt es schon, der aber richtig geil zum Tanzen ist. Also wenn ihr jetzt irgendwo im Auto hockt, dann laut aufdrehen. Wenn nicht, dann trotzdem laut aufdrehen. Das ist Nevertheless von Fakes. Ach so, und ich verabschiede mich. Euch noch einen ganz schönen Tag und tschüss.